Dann antwortete Eliphas aus Teman und sprach, wird's dich verdrießen, wenn man ein Wort an dich wagt? Doch wer vermag der Worte Lauf zu hemmen? Hast du doch viele selbst ermahnt und schlaffe Arme neu gestärkt, wer strauchelte, den hielten deine Worte aufrecht, und wankenden Knien verliehst du Kraft. Nun, da es dich trifft, verzagst du, da dich's erfasst, brichst du zusammen. Ist deine Gottesfurcht nicht dein Vertrauen, und deine Hoffnung dein unsträflich Leben? Bedenke doch, wer kam je schuldlos um, und wo wurden jemals Rechtschaffene vernichtet? So viel ich sah, nur, wer Unheil pflügte und Elend säte, hat es auch eingeerntet. Durch Gottes Odem gingen sie zugrunde, durch seinen Zornhauch schwanden sie dahin. Des Löwen Brüllen und des Leuen Stimme, der jungen Löwen Zähne sind zerbrochen. Der Leu kommt um, weil ihm die Beute fehlt, und zerstreuen müssen sich der Löwin Kinder. Und zu mir drang ein verstohlenes Wort, mein Ohr vernahm davon einen flüsternden Laut, bei der Gedankenspiel infolge von Nachtgesichten, wenn tiefer Schlaf sich auf die Menschen senkt. Ein Beben überkam mich und ein Zittern, alle meine Gebeine gerieten in Beben. Ein Wehen zog an mir vorüber, es sträubten sich die Haare mir am Leibe. Dann stand, sein Aussehen konnte ich nicht erkennen, ein Gebilde vor meinen Augen, ich vernahm eine flüsternde Stimme, ist wohl ein Mensch gerecht vor Gott, vor seinem Schöpfer rein ein Mann? Fürwahr, seinen Dienern traut er nicht und seinen Engeln misst er Irrtum bei, geschweige den Lehmhüttenbewohnern, deren sein im Staube wurzelt, die zermalmt werden wie eine Motte. Zwischen Morgen und Abend werden sie zerschmettert, ohne dass es jemand beachtet, gehen sie auf ewig zugrunde. Wird ihr Zeltstrick in ihnen zerrissen, so sterben sie dahin in Unverstand.